Majestät. Wer sammelt seine Flotte auf dem Meeresgrund? Der Premier seiner britischen Majestät. Im Anfang fängt er gleich mit der Blockade an. Ja, denkt der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Wir rechnen mit dem Ab-